Abschnitt 4. Abschließend lässt sich sagen, dass es in der präklinischen Behandlung darum geht, den Patienten zügig und stressfrei zu behandeln. Die Gabe von Sauerstoff, die Senkung des Sauerstoffverbrauchs und die beruhigende Immobilisation sind die wichtigsten Basismaßnahmen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.